Und nun her damit. Bitte sehr. Brav. Tut mir leid, Leute, aber mir war es unmöglich, ihm den Sender unbemerkt an den Wagen zu pappen. Ja, es wäre selbst mir nicht gelungen, Zweiter. Habt ihr auf das Kennzeichen des Buick geachtet, Kollegen? Ja, ich schon, aber beide Schilder waren mit Schlamm und Dreck unkenntlich gemacht. Ach, Mist, wie es zu erwarten war. Ja, was meint ihr? Ob der Entführer sich an die Abmachung hält und Barbara... Hey, hier bin ich! Da! Ja! Auf der anderen Straßenseite! Barbara! Barbara, wo kommst du denn plötzlich her? Ich dachte... Ach, erstmal tausend Dank, dass ihr das für mich gemacht habt. Echt cool. Und was deine Frage betrifft, Bob, einer von den Typen hat mir die Augen verbunden und ist dann mit mir hierher gefahren. Ach. Und eben hat er von Harry per Handy das Go bekommen, mich freizulassen. Oh. Wer ist Harry? Der Typ, dem ihr die Unterlagen ausgehändigt habt. Und Kollegen, das sollten wir alles später in Ruhe besprechen. Das Signal des Peilsenders entfernt sich rapide. Oh. Wir müssen schleunigst die Verfolgung aufnehmen, sonst entkommt der Kerl. Ja, ja, los, zu meinem Wagen. Ach, schnell. Los, rein. Okay. So, jetzt.